Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. New York, dieser optimistischen, der Zukunft zugewandten Stadt, geht es schlecht. New York City ist eins der Epizentren der Corona-Epidemie und die Stadt leidet. Grund genug für die Archive, mit einem Blick zurück an bessere Zeiten zu erinnern. In den 70er Jahren widmete sich der Rias den Zentren der Unterhaltungsmusik in den USA. In der dritten und letzten Folge der Serie Music City USA geht es um New York. In der für ihn üblichen Mischung aus O-Ton-Collagen, Hörspielelementen und Musik führt uns Barry Graves auf den Broadway in die Tin Pan Alley, in der Anfang der 30er Jahre die meisten Musikverlage residierten, sowie in die Jazz- und Rockclubs und Diskotheken, die Anfang 1977, dem Zeitpunkt der Ursendung, angesagt waren. Viel Vergnügen. Gershwin rotiert im Grabe. Was will er denn? Es ist ja nicht mal sein Song. Tin Pan Alley ist tot. Sie war schon gleich nach dem Zweiten Weltkrieg hin. Solche Songs wie damals schaffen sie eben heute nicht mehr. Außerdem, ich glaube kaum, dass Gershwin heute seine Freude an einer Revue auf der 42. Straße hätte. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she says hey babe. Einst die Glamour-Meile der überdrehten Revuen, in denen Binnenmeere von Tüll wogten, Himalayas an Kristallkandelabern prunkten und Bataillone rhythmisch zuckender Mädchenkörper die amerikanische Exklusivseuche Puritanismus mit dämpfenden Sinnlichkeitselixieren aus den Pariser Folies Bergère behandelten. Als Florence Ziegfeld 1907 das Mädchen aus dem Goldenen Westen im französischen Lotterbett seiner ersten Ziegfeld-Follies posieren ließ, war der Broadway reif für die musikalische Lustbarkeit. Aber heute zeigen sie Filme in den Kinos an der 42. Straße. Der Teufel in Miss Jones, die Herrin mit der Gummipeitsche, Madame und der französische Gärtner. Bah, Gärtner sind keine guten Liebhaber. Ich habe eine abgebrochene Schule hinter mir. Und in Queens, zwei Mädchen, gegen ihren Willen, geschwängert. Da könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich ganz schön relevant in die Klampfe haue. Die explodierende Unvermeidlichkeit der Plastik. Ah, wenn's gut geht, waren die Mädchen noch minderjährig. Was ist explodiert? Ich hatte eine Band. Das heißt, ich machte nur die Kontakte. Nico sagte immer, die mochten keine Frauen. New York ist die Hauptstadt der Misogynie. Was ist denn das? Macht man es im Stehen oder im Liegen? Darum randalieren auch die Feministinnen so vehement. Da schleichen sie durch die Village, die Emanzipation hat ihnen jede Schminke aus dem Gesicht getrieben. Sie ducken sich vor den Konteragentinnen von Women Beautiful, Revlon und Oscar de la Renta, kriegen einen harten Ausdruck um die Augen und fragen sich, wie geht denn das, lesbisch? Wer normal ist, kann ja nach Ohio gehen. Da suchen sie noch welche. So, da hat also Nussbaum die neue Bisexualität proklamiert. Was glauben Sie denn, was wir in Paris in den 60er Jahren gemacht haben? Champignons im Schlafzimmer gezüchtet, hä? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why? We'll be right back. So um die 30 Theater am Broadway stehen grundsätzlich leer. Naja, da wird die Mafia bald Porno-Kinos draus gemacht haben. Sie werden jeweils für die Dauer eines Stücks an den Produzenten des geplanten Musicals vermietet. Der Schubert-Organisation gehören die meisten Broadway-Theater. Deshalb wird der Theaterdistrikt auch oft Schubert Alley genannt. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D.I.X. I even know my mammy is waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore. Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. I love you, Swanee. How I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world if I could only be sitting on my mammy's knee. I love the old folks. Radio City Music Hall wollten wir spielen. Naja, ist nicht gerade gut fürs Image. So ein Heimkino für Touristen aus der Provinz. Aber 6000 Plätze. Und wenn ich so 6000 Motten mit nassen Hosen ankreischen... Wo gibt's denn das heute noch? Seit den Beatles ist es doch längst nicht mehr vorgekommen. Es werden in Hollywood zu wenig jugendfreie Filme hergestellt. Tja, seit der Disney tot ist. Und jugendfreie Filme braucht die Radio City Music Hall, damit sie ihren Saal wirklich vollkriegt. Mit Publikum ohne Altersbeschränkung. Der schöne Art Deco-Bau. Wirklich kunstvoll. Diese Amerikaner. Sie wissen gar nicht, was für ein Juwel sie da haben. Aber es gibt zu wenig Filme. Porno, überall Porno, ich sage es doch. Und so hat das Management zum Kassenausgleich Mitternachtsshows mit Rockbands angesetzt. Schon bei uns würde auch die Balletttruppe rumhopsen, die sie doch vor jedem Film haben. Ah, die Rockettes, oui, aber... Naja, wenn man es mit dem Lido vergleicht... Disco ist wirklich das Tollste. Immer der gleiche Rhythmus. Und das stundenlang. Many friends will gather round and hope feels safe and sound. We emphasize to make it clear our stumbling nation atmosphere. By looking through the looking glass, our vision show us storming past. When you're gonna wake and see the sun, that's waste of time and having fun. Marco killt das Business. Scheiße! Arschlöcher. Mit ihren Boxen und Verstärkern und Plattenspielern und Equalizern. Verdienen sich eine goldene Nase und die Livebands schieben Kohldampf. Kein Mensch tanzt mehr in einer richtigen Band. In der Radio City Music Hall. Ach, dann sind auf damit. Scheißladen. Mussten wir das ganze Personal mitbezahlen, was wir gar nicht brauchten. Das ist so eine Gewerkschaftsgeschichte. Gut, ich bin für Gewerkschaften. Ich bin ja selber in einer. Aber ehrlich, was die da abziehen, das ist doch Kapitalismus von der anderen Seite. Nun werden Sie aber nur nicht vulgär marxistisch. Dann hätte ich auch gleich in Frankreich bleiben können. Violence, j'ai grandi avec toi. Violence, à l'ombre de ta croix. Violence, tu m'as mis hors la loi. Violence, j'ai tant besoin de toi. Meinen Sie, dass Warner ein Kommunist ist, weil er kein Fernsehen mehr haben will? Wie kommen Sie denn darauf? Ja. Zutrauen täte ich das den Kommunisten schon, dass sie Fernsehen abschaffen. I am a cry. I am a should I. And I am lost and I can't. Kaum ein Musical am Broadway kann noch rationell kalkuliert werden. Bis ins Detail schreibt die Gewerkschaft jedem Bühnenarbeiter vor, welche Handgriffe er tun darf und welche nicht. Der Kulissenschieber darf nicht zur Betätigung des Vorhangs herangezogen werden, der für den Vorhang Zuständige nicht zum Transport eines Klaviers. Der Produzent eines Dramas hat eine Mindestzahl von Musikern zu verpflichten. Selbst wenn das Stück gar keine Bühnenmusik vorsieht. Das ist ja schrecklich. Bekloppt sind die, ehrlich, bekloppt. Oh, say doth that star-spangled banner yet wave. Aber ist das nicht das, was Amerika groß gemacht hat? For the land of the free. Ach, Ballett ist schon was Schickes. Baryshnikov. Für mich ist er göttlich, aber er zieht sich unmöglich an. Mick Jagger ist immer toll in Schale. Ja, die sitzt ja auch den ganzen Tag vorm Spiegel. Kein Wunder, dass die Rolling Stones kaum noch Platten rausbringen, wenn die Frau Jagger von einer Modenschau zur anderen rast. Tja, darunter leidet natürlich der Rock'n'Roll sehr. Let's do the ballet combination. First group of girls, second group follow. Oh, one, two, three, four, five, six. Nur in New York konnte das Musical entstehen. Die Theaterlandschaft des Broadway, ihr kommerzielles, auf Profit bedachtes Produktionssystem, die sozialen Verhältnisse der Millionenstadt und ihres Vergnügungsgewerbes waren seine unabdingbaren Voraussetzungen. God, I really blew it. I really blew it. How could I do a thing like that? How could I do a thing like that? Now I'll never make it. Lass die U-Bahn unseren griechischen Marktplatz sein. Schmeiß die Hippie-Tante raus. Prolet. Hier treffen sich alle trüben Gesichter. Und ich sitze schweigend glücksgerichtet, denn meine Familie, mein ganzes New York ist hier. All right, let me see the boys, the whole group. Ready, a 5, 6, 7, 8, 9. Puh, wer möchte denn schon gerne mit der U-Bahn fahren? Diese verschwitzten Typen, heiß und stickig. Fahren tut sie nur der Schnauze. Für mich ist das immer erregend. Ich komme aus dem Volk. Ich liebe es, den Menschen nahe zu sein. Ich werde geradezu süchtig. Dann kann man ihnen ja nur eine Stromsperre im vollbesetzten Fahrstuhl wünschen. Okay, Girls, a 5, 6, 7, 8. Das amerikanische Theater, meint Arthur Miller, ist 5 Straßenblocks lang und 1,5 Block breit. Die meisten Broadway-Theater liegen in den Seitenstraßen am Times Square, zwischen 43. und 50. Straße. God, I think I got it. I think I got it. I knew he liked me all the time. Still, it isn't over. It isn't over. I can't imagine what he was. I can't imagine what he got. I hope I get it. I hope I get it. I've come this far, but even so, it could be yes, it could be no. How many people does he? I really need. I understand. Wissen Sie, wie Sie Josephine Baker im Palace behandelt haben? Diese Menschen haben keine Kultur. Die Concorde wird keine Landerlaubnis in New York bekommen. Lümmel. Aber euresgleichen muss man wohl ertragen. Die Ästhetik der Gosse. Who am I anyway? Am I my resume? That is a picture of a person I don't know. What does he want from me? What should I try to be? So many faces all around, and here we go. I need this job. Oh God, I need this show. Über euch stehen meine Brüder im U-Bahn-Tunnel, rutscht meine Zunge aus und leckt versehentlich den Kahlkopf eines alten Mannes, der Schuhe liest. Na danke. Finden Sie nicht, dass die jungen Leute heutzutage wieder höflicher werden? Wenn Rezensenten wie Clive Barnes von der New York Times eine neue Musical-Produktion negativ beurteilen, kann das Theater gleich zumachen. Eine Katastrophe bei den Produktionskosten. Jerry Lewis' Revue Helse Poppin fiel Anfang 1977 schon bei den Voraufführungen in Boston durch. $1,2 Millionen Verlust. Ich blicke auf das Pepsi-Cola-Plakat und trinke in Gedanken Wasser. Und immer wieder gibt es neue Stars. Eine wütende Frau wirft mir ein Baby in den Schoß. Die Lichter am Broadway werden nie ausgehen. Die New Yorker glauben an die Magie. Ich bin euch allen nah. Ich möchte mit euch sprechen. Nur wenige können sich den Traum erfüllen und selber Zauberer spielen. Ich war als Kind immer anders. Ich spielte gern mit Puppen und hatte Spaß am Verkleiden. Ich hatte diese Band. Halbseidener Untergrund nannten die sich. Velvet Underground. Die waren doch alle so, oder? Musik ohne Inhalt ist die höchste Form der Kunst. Aber seitdem die Monkees nicht mehr im Fernsehen sind. Schwul und drogenabhängig. Na, da kam ja einiges zusammen. Guck dich doch selber an, Tussi. Ach, das bisschen Amylnitrit. Das nehme ich doch nur, wenn ich in die Disco oder zu Bloomingdale's gehe. In schwarzem Leder oder dunklem Vinyl stellten sich die Musiker mit dem Rücken zum Publikum. Porno, alles Porno. Und entrissen ihren Instrumenten Akkorde von sinistrer Schönheit und paranoider Aggressivität. Du hör dir den an. Eine Scheißband war das. Krach und Scheißtexte. Ihr seid doch meine New Yorker Familie. Ich möchte mit euch reden. Aber ihr sitzt so da, so stumm. Ich habe Angst. Lou Reed ließ seine Gitarre in ausgeklügelten Rückkopplungen bis an die Schmerzgrenze schreien. Durch die Stadt in der Nacht fließt ein fluoreszierender Strom blasser Gesichter. John Cales Viola warf elektronische Splitterbomben. Auf Kanal 7 haben sie von dem Großbrand nur ganz kurz berichtet. Was für ein... Ach so, der in Westchester. Die konnten doch aus der Diskothek nicht raus, weil die Notausgänge mit Lautsprechern zugestellt waren. Sterling Morrisons Bassgitarre dröhnte unheilvoll wie ein Schwarm Tiefflieger. Na, für mich wäre das nichts. Der Krach und dann auch noch Feuer. Maureen Tucker, erster weiblicher Trommler in einer Star-Rock-Band, trommelte klaustrophobische Monotonie. Die waren bestimmt ganz verkohlt, als sie die rausgeholt haben. Da hätte das Fernsehen sowieso nichts von gehabt. Was ist denn? Ach, je. Die Applauskassette klemmt. Na, es geht auch so. Willkommen bei WPLF in New York City, Atlantik-Schallplattenstar Bette Midler. Aber nein, nur nicht zu viel der Ehre. Tagchen, Kinder, wie schaut's denn bei euch aus? Scharfer Laden hier, all diese vielen Mikrofone, die glänzen einen ja so verführerisch an. Man weiß ja gar nicht, in welches man zuerst sprechen soll. Ja, hier, wenn ich bitten darf. Liebe Und Bette. Und die Toningenieure sind auch nicht ohne. Hallo, Süßer. Wie heißt denn der? Jeff. Ja, wir sind live auf dem Sender mit Bette Midler, die geradeaus... Ach, das hätte ich ja ganz vergessen. Sagt mal, Kinder, habt ihr ein Telefon, mit dem ich mal über Land flöten kann? Ja, möchten Sie denn auch mit den Hörern? Ich meine, liebe Bette... Danke, Schätzchen. Wie war nochmal der Name? Ach ja, Brett. Das wollte mir einfach nicht in den Kopf und dabei ist es doch so einfach zu merken. Mensch, jetzt habe ich die Nummer nicht bei mir. Naja, macht nichts, dann rufe ich nur in Fort Lauderdale an. In Fort Lauderdale? Ja, stell dir mal vor, ich bin dort von der Kundschaft des Electric Backroom doch Was tatsächlich... Was ist denn das? Na, eine schwule Bar. Also da haben die mich doch tatsächlich zum Mädchen, mit dem sie zur Not 1977 ins Bett gehen würden, gewählt. Und das war's. Mr. Can I talk to you for a minute? Got a cigarette for me, Mr. Hawes? Hey, Mister, Stimmt das, dass die Mafia... Es geht mich eigentlich nichts an. Dass die Mafia den Rauschgifthandel fast völlig in der Hand hat? Oh, you're so tall. Durchaus. Hey, Mr. Can I talk to you for a minute? Got a cigarette for me, Mr. Hawes? Und dass die Polizei so wenig unternimmt, weil die meisten Beamten vom Narcotics-Department bestochen sind und für die Mafia Dealer-Aufgaben übernommen haben? Oh, you're so tall. So hört man immer wieder. Let's have some fun. Mein Gott, diese Stadt birst vor Vitalität. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Yeah. Ich mach mir nichts aus Kokain. Na, da, da, di, di, da, da. Ist Rockefeller auch von der Mafia erpresst worden, als er Gouverneur war? Wie kommen Sie denn darauf? Down my dead end street, would you like to come with me to village ghetto land? Man sagt doch, die Mafia schnüffelt so lange im Privatleben eines Politikers, bis sie was findet, mit dem sie ihn erpressen und dann für ihre Zwecke einspannen kann. See the people lock their doors. While robbers laugh and steal, beggars watch and eat their. glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens as they own police. Böse, böse Zungen behaupten, der Rockefeller habe die Mafia erpresst. Children play with rusted cars, swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demands. Buying dog food now, starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Konnte sich New York so jemand wie Rockefeller überhaupt als Gouverneur leisten? Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Will it get to Es war schon immer etwas teurer, einen offensiven Gouverneur zu haben. Ich mach mir nichts aus Kokain. Na, na, na, die, die, na. Was summen Sie da unentwegt vor sich hin? Ach, die großen Komponisten und Autoren von Broadway. Cole Porter, Irving Berlin, Johnny Mercer, Gus Kahn, Jerome Kern. Vorbei, wie bei uns die Pia. Aber Sie haben doch die Mireille Mathieu. Sind Sie närrisch? Die schaukelt doch auf der Bühne rum wie eine ausgestopfte Spinatwachtel. Warum glauben Sie wohl, habe ich mich in die Hektik von Disco geflüchtet? Um zu vergessen? Richtig. Ich muss mich betäuben. In New York muss ich kämpfen, da bleibt keine Zeit für Resümees, für die Erinnerungen. Für die Tragik. Ja. Empfinden Sie auch so? Wissen Sie, ich erinnere mich an einen Satz aus F. Scott Fitzgeralds großem Gatsby. Ich gewann New York lieb, seine sprudelnde nächtliche Abenteuerlichkeit und die Befriedigung, die die ständig flimmernde Bewegung von Männern, Frauen und Maschinen dem rastlosen Auge schenkt. Sie waren wie Maschinen. Sie standen da und ihre Musik stäubte wie Sägemehl durch den Raum. Das Mechanische, das Gleichartige ist wirklich faszinierend. Nehmen wir das Lexikon zu Hilfe. Es ist schon so lange her. Tin Pan Alley wurde die 28. Straße zwischen der 5. und 6. Avenue genannt, in der zwischen 1900 und 1930 die meisten amerikanischen Musikverlage residierten. Der Begriff leitet sich vom Klimpern der in den Verlagsbüros unablässig bedienten Probenpianos ab, das nach der Schlagzeile eines zeitgenössischen Journalisten wie das Klappern von Zinnpfannen klang. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter are working for the Yankee dollar. Oh, it's a fact, Mom. It's a fact. From Chicka Chicka Carry to Mona's Isle, Tin Pan Alley wurde schnell zum Synonym der von den Verlegern abhängigen US-Musikindustrie, deren Struktur und Macht erst in den 40er Jahren durch das Hereinfluten folkloristischer Musikstile unterhöht und später durch den Rock'n'Roll empfindlich angeschlagen wurde. Jawohl. Diese Brüder haben so eine ganze Zeit lang unter sich gemauschelt. Da hatten sie sich in ihrer American Society of Composers, Authors and Publishers verriegelt und ließen keinen Schwarzen in ihren piekfeinen Laden rein. Selbst ein weißer Volksliedermacher vom Lande war ihnen noch zu mistig. Da hatte es einfach keine Chance, ins Radio zu kommen. Die ASCAP besaß das Monopol. Naja, und da haben dann die Rundfunksender den Gegenclub, Broadcast Music Incorporated, gegründet. Die BMI hat dann all den ausgeflippten Verlags- und Radiochans gegeben. Working for the Yankee Dollar. Woran glauben Sie eigentlich? Ich? Oh, ich glaube, dass meine Lieder gut sind, dass sie irgendwie relevant sind. Ich glaube, dass man es schaffen kann. Als was? Ach, ich war neulich im Palladium auf der unteren East Side. Da treten die ganzen Rockbands auf, seitdem das Fillmore zugemacht hat. Ich denke, das Bottomline in der Village ist der Club, wo man hingeht. Tja, nur die Softies. Die Weltschmerzler. Sie spielen wohl über alle Probleme drüber weg. Wenn Sie meinen, ob ich mich ständig vor Selbstzweifel bepisse? Nee. Ich habe auch nicht die Lösung. Aber ich bin aktiv. Bei Ihnen da in Paris, da mag man ja mehr Esprit oder sowas haben. Aber New York ist Aktivität. Diese Hektik bringt einen noch um. Arbeiten Sie mal in der Modebranche, immerhin der größte Industriezweig in New York. Hallo, Kinder, wovon plauscht die große Welt? New York ist bestialisch. Na, du Wildfang, verschluck dich bloß nicht. Doch, es ist bestialisch, aber die Stadt fordert mich heraus. Ich muss kreativ sein, wenn ich nicht untergehen will. Paradiesvogel hat recht. Es ist ein unsichtbarer Dynamo, der uns treibt. Der New Yorker ist auf alles gefasst. Er paddelt mit schnellem jüdischem Witz, irischer Sturheit und deutschem Organisationstalent über die trügerischen Wasser eines abenteuerlichen City-Alltags. Die Menschen rauschen dahin wie in einem permanenten Fest. Ihre Stadt ist die Droge, an der sie süchtig werden zu hemmungsloser Arroganz. Lenja war in Berlin ganz gut, aber hier musste sie kämpfen. Was kümmert es uns, dass sie drüben ein Star war? Nilsson glaubt, einen Pachtvertrag mit der Met geschlossen zu haben. Opernintendant Bing hat dem Wagner-Schwan erstmal klargemacht, dass es verdammt tückisch ist, im trügerischen Wind der New Yorker Publikumslaune zu segeln. Hurra! Wir leben in der Hauptstadt der Rockmusik. Hurra! In Kalifornien wird sie produziert, hier an den Fan gebracht. Was zählt nun mehr? Wir machen doch bloß die Musik nach, die wir erfunden haben. Aber sie machen sie glänzend nach und sie hört sich wie neu an. Seit wann ist die Hillbilly-Musik eigentlich in New York zu Hause? Und wann, bitte, wurde denn hier der erste Blues gesungen? Die Medien sind es halt, die verkaufen, verstehst du? Hier sitzen nun mal alle Verlage und die Plattenfirmen und die Fernsehkonzerne. Ohne die erfährt doch kein Mensch, was die sich da in Malibu ausgetüftelt haben. Andererseits, wenn nichts produziert wird, haben die Medien nichts anzubieten. Das wäre nicht das erste Mal, dass des Kaisers neue Kleider hier verkauft worden sind. Denk doch mal an den Rummel um solche Typen wie Joe Blythe und Peter Lemongello. Den Troubadour für alles, was in New Jersey und Connecticut blau gefärbte Haare und dritte Zähne trägt. Und Bruce Springsteen? Der kriegte als sogenannte Zukunft des Rock'n'Roll von Time und Life gleichzeitig eine Titelgeschichte. Bruce, wir laufen mit dir fort, wenn du nur willst. Ich bin Springsteen. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Schön beschissen und verladen. Ich fühle das doch alles. Ich bin keiner, der sich eine Pappnase aufsetzt und wie James Dean aussehen will. Gehen Sie doch mal nach Brooklyn oder Queens. Gehen Sie doch mal dahin, wo die Masse der Leute wohnt. Da, wo man herkommt. Brooklyn, da, wo man stecken bleibt. Staten Island und Richmond, wo man schmollt. Aber Manhattan. Ja, Manhattan ist das bisschen Granit zwischen Hudson und East River. Wo man lebt. Ja, wo man lebt. Blöde Weiber. In Brooklyn, da gibt's ja noch den ganzen Mief, den beschissenen Elternhaus, der Schule, die ganzen Zwänge und kein Komfort. Doch ist da Atmosphäre, da leben die Leute wirklich. Da hat alles noch die richtigen Proportionen. Da hat die Humanität doch noch eine Chance. Na. Das sind aber große Worte. Ist doch wahr. Sie tanzen ihren Disco-Beat. In neondurchspülten Dekadenzhöhlen. Aber das ist doch modern, das ist eben der Trend. Ach, du fährst ab in den kulturellen Höhenrausch. Perfekter Broadway-Revue, in deren gelackte Schickheit aus der Spraydose zu kommen scheint. Und ihr verzehrt euch an der Trendgier des Schickeria-Warenhauses Bloomingdale's. Wir sind die Samstag-Generation von Bloomingdale's. Sind die Samstag-Generation von Blumis. Kommt mal her. Wir? Na, wer sonst? Wollt ihr euch fotografieren lassen? So ähnlich. Mach einen Katalog für Bloomingdale's. Oh. Habt ihr schon was von Ingmar Bergman gehört? Ist das der Mann von Ingrid Bergman? Oh Gott. Naja, ist doch egal. Jedenfalls mache ich für Blumis einen Unterwäschekatalog, der Seufzer und Flüstern heißen soll. Wenn ihr den Film gesehen hättet, wäre natürlich alles viel einfacher. Oh, wir gehen gerne ins Kino. Hast du King Kong gesehen? Meine Fresse. Also, ich stelle mir das so vor. Minderjährige Nymphen recken sich lesbisch lasziv in leergeräumten Schaufenstern und bieten ihre Körper als Werbeträger für neumodische Dessous an. Konsum, woher ich höre, drängeln vor den schlüpfrigen Exponaten, bis die Scheiben zu Bruch gehen und die gierige Masse im Splitterregen über die schmalbrüstigen lebenden Schaufensterpuppen herfällt. Blitzlichter werden zünden, Kameras mit dem Verschluss schnalzen. Ja, so wird's gut. Das entsetzte Management von Bloomingdale's an Manhattans Lexington Avenue zeigte sich von derart feuchten Fotografenfantasien überhaupt nicht angetan und lehnte ab. Die Scheiben blieben heil, lüsterne Windowshopper unbefriedigt. Es geht eben nicht alles in der Zitadelle der Dekadenz. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Zunächst war ich Transvestit im Blue Angel. Ich hab da die Barbara Streisand gemacht und sonnabends auch noch die Dietrich. Das war eine ganz schöne Spanne. Aber ich wollte singen und dann ist ja der Blue Angel auch abgebrannt. Gott sei Dank war ich an dem Tag gerade beim Tuntenball draußen in Fire Island. Ich wollte richtig singen, nicht bloß den Mund zur Platte bewegen. Aber wie geht man an die Sache ran? Die meisten in der Plattenbranche sind doch gar nicht so. In my favor, something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. Also ich habe die Toiletten in der Carnegie Hall gemacht. Zuerst die Damentoilette und als ich dann so eine Art Vertrauensstellung hatte, da durfte ich auch bei den Herren ein bisschen rumfordern. Und dann sagte mir meine Freundin, also eine echte, ja, die sagte, weißt du, was das Continental ist? Ich sag frech wie Oscar, ist wohl ein schwuler Puff, was? Ach, sagt meine Freundin Vivian, du musst einem alles verderben, bloß weil du durch die Herrentoilette so versaut bist. Ich sag, du spinnst wohl, ich hab dir da nur gewischt und Seife nachgefüllt. Ich habe Bad im Continental gehört, damals um 1970. Sie war wirklich gut und witzig und die Jungs mochten sie. Da war eine, die hat sich nicht über sie lustig gemacht, die hat sich mit ihnen lustig gemacht. Die hat Talent und Ehrgeiz. Sie war doch genau so ins Abseits gedrängt wie wir, weil sie nicht so war wie die blöde Cher, die nur so ausgeflippt tut. Ich habe Bad bewundert, weil sie keine Kompromisse macht. Ich habe mir vorgenommen, auch keine zu machen. Ich habe dann mal auf einer Party so einen Typ kennengelernt. Eigentlich ganz nett. Der hat einen kleinen Club in der Village, nahe bei der Christopher Street. Und der hat mich bei sich singen lassen. Brecht-Lieder, Chansons von Brel, Texte von Rod McKeown. Obwohl ich diese pathetische Einsamkeitsschwuchtel eigentlich nicht ausstehen kann. Aber der Typ hat im Sommer seinen Club zugemacht, weil er nach Mykonos gehen wollte. Herrisch? Die sind es doch gewöhnt, ihre Senoritas durch den Salat zu scheuchen. Ich bin mit Ottavio seit einem Vierteljahr zusammen. Und? Ach, er tanzt fantastisch. Oh, die haben so ein Blut. Der Latin-Hustle. Der hat ja was mit der Musik zu tun, die die immer in Puerto Rico zu hören kriegen. Weißt du? Was denn? Ja, weißt du, ich möchte schon toll tanzen gehen. Ich meine, mit einem Jungen, der das richtig kann. Meinst du, wer soll? Sicher, warum denn nicht? Ich weiß, wo man welche kennenlernen kann. In Barney Googles. Und so stellt man in warmen Sommernächten den Stuhl vors renovierungsbedürftige Haus. Hört sich eines der zweisprachigen Musikprogramme an wie Our Latin Thing, Mambo Machine, Cocinando oder Latin Ballroom. Hört, wie zwei Blocks weiter die Jungen ihren Basketball gegen den Maschenzaun prallen lassen. Hört eine ferne Polizeisirene. Gelächter, Schimpfen und die Musik, die die Erinnerung wachhält und die Gegenwart erträglich macht. Die Musik erinnert daran, dass man nicht allein in der Stadt ist, dass Hunderttausende aus dem gleichen Umkreis des Denkens und Fühlens kommen, dass Hunderttausende das gleiche Einwandererschicksal durchgemacht haben. Auch ich bin schließlich, wenn Sie so wollen, eine Fremde. Man hat sich auch erst gefragt, was will die hier? Warum macht die eine Diskothek auf, wo es doch schon so viele davon gibt? Deswegen kommt die extra aus Paris? Aber ich muss in New York leben. Wenn man sich überlegt, dass man früher im Sommer, wenn man es vor Hitze nicht mehr zu Hause aushielt, im Central Park schlafen konnte. Ja, die Tanzfeste unterm Sternenhimmel. Ach, wissen Sie, neulich habe ich den Sinatra im Fernsehen gesehen. Jesus, ist der alt geworden. Ich weiß noch, wie er in diesem Club auf der... Ach, jetzt habe ich die Straße vergessen. Die 55. Nicht doch, das war doch weiter runter zum Times Square. Nein, es war die 55. Mein Lieber, da müssen Sie sich wirklich irren. Es war in der Straße, wo heute das Pornokino ist. In der 55. ist doch ein Pornokino. Was denn? Da auch? Die Stadt wehrt sich von aller Welt, den Untergang bescheinigt zu bekommen. Sie ist zäh wie ein wildes, schönes Raubtier, das bewundert, aber auch gefürchtet wird. New York, wir wollen niemals auseinandergehen. Wer im Madison Square Garden an der 34. Straße vor vollem Haus gespielt hat, dem gehört die Welt. New York ist ein ständiges Thema, da könnte ich 1000 Songs draus ziehen. Ich fliege manchmal durch die Straßen wie im Rausch, mit all den Lichtern, den Stimmen, den Gerüchen. Manchmal, wenn ich eine Zeit lang weg bin, kriege ich ein ganz unsinniges Heimweh. Dann sehne ich mich nach den schmutzigen U-Bahnen und den überquellenden Mülltonnen. Dann ist mir die lauernde Gefahr am Hauseingang egal. Dann freue ich mich, trotz der glühenden Sommerhitze und beißenden Winterkälte, auf die Abwechslung, die Vielfalt. Wenn ich träumen will, gehe ich ins City Center zum Ballett. Wenn mir nach musikalischem Pathos ist, liefert die Met immer noch den besten Gegenwert fürs Geld. Und mein Gott, wo ich überall Jazz und Rock hören kann. Der Jazz von New York City befindet sich nicht nur unter der Oberfläche von Harlem, nicht nur in den Kellern von Greenwich, nicht nur in den ehemaligen Lagerhäusern von Soho. Er liegt buchstäblich auf der Straße. Um die Mittagszeit kann man mitten in Manhattan auf dem Trottoir die Band von Lionel Hampton hören. Und nur wenig weiter am Rande des Central Park spielt unter Bäumen der Trompeter Freddie Hubbard mit seiner Gruppe. Organisiert wird das von zwei nicht kommerziellen Organisationen, Jazzmobil und Jazz Interactions, deren Credo lautet: Wir müssen den Bürgern des Landes klar machen, Jazz ist Amerikas klassische Musik. Schließlich hat New York seit 1972 das Newport Jazz Festival. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt's nichts Tolleres. Ihr Amerikaner müsst immer das Größte, das Höchste und das Schönste haben. Wann lernt ihr euch zu bescheiden? Meine Diskothek hat nur 700 Plätze, obwohl ich längst vergrößern könnte, denn jeden Abend müssen wir Gäste abweisen. Da sollten Sie mal erleben, was zu den Stoßzeiten hier los ist. Da können Sie aber während der ganzen Fahrt stehen. Willkommen in der Hauptstadt der Gruppentherapie. Wir haben die besten Lokalpolitiker der Welt, die man für Geld kaufen kann. Yes. Ich hab's erreicht. Ich hab die meistbesprochene Disco in der Stadt. Alle bedeutenden Magazine haben darüber geschrieben. Der New Yorker, Time, Newsweek, People. Und im New York Magazine hatte ich eine Titelstory. Disco ist ein 4-Milliarden-Business. Zum ersten Mal seit den 60er Jahren wollen die Leute wieder ausgehen und tanzen. Und ich öffne ihnen meine Tür. Vorausgesetzt, sie haben das nötige Kleingeld. Diese Beautiful People vergessen bisweilen, dass der gloriose Wahnsinn, in der Sinfonie New Yorks zu leben, mit himmelschreienden sozialen Widersprüchen, Arbeitslosigkeit und Fetischisierung des Dollars bezahlt werden muss. Die ganze Welt zahlt drauf. Dafür, dass New York und seine Menschen an sich selbst ekstatisch werden. Denn all die grandiosen Gister entwerfen keine Pläne für eine neue Welt der Compassion und Gerechtigkeit. Sie komponieren nur eine wunderschöne Musik, die den Jammer unserer seelischen Verwahrlosung übertönen soll. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die letzte Folge unserer Reihe Music City USA. Ein Feature über eine Stadt, die derzeit eines der größten Opfer der Pandemie in den Vereinigten Staaten ist. Barry Graves führte uns dabei durch New York. Erstmals ausgestrahlt wurde die Sendung am 25.02.1977. Am kommenden Samstag erwartet Sie wieder einmal ein Schulklassengespräch. Gast der Berliner Schüler ist der Bankier Hermann Josef Abs. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.